Punk ein großes Problem. Du redest dir die Wäsche, hast den Lust, hast das roten Augen und wurdest bekehrt zu ihrem Glauben. Meine eigene Meinung, die hast du nicht. Deswegen verwundst du dein Gesicht. Doch auf in deinem Brotloch, da hängt die Bombe, ja, Keller. So ist der Mörchen, der dich fragt. Marie, nicht dein Messer packt. Kauf und Garten überall im Land. Auch Axel ist dein Messer packt. Die Gitarren in der Hand, Campino ist ein besser Pack. Wie man weiß, warum habt ihr die erkannt? Alle sind sie besser Pack. Willkommen in den Bahn, hab ich euch verraten. Die wenigen, die für die Sache eintraten. Auch die Kinder von der Antifa waren damals noch mehr. Haben euch verkauft und heute sieht es bitter aus. Weil eure Bewegung nur noch das Geld verlassen. Doch man ist Sterne, Märchen an den Schrank. Marin ist dein besser Pack. Der Verkauf und Plan überall im Land. Auch Axel ist dein besser Pack. Vom Leben gesponsert, die Gitarren in der Hand. Campino ist dein besser Pack. Im Weg voran, der nie erkannt. Alle sind die besser Pack. Du redest dir die Welt schön, hast Sinn und Hass in deinen roten Augen und wurdest bekehrt zu ihrem Glauben. Meine eigene Meinung, die hast du nicht. Deswegen vermutst du dein Gesicht. Doch auch in deinem Brotloch, da hängt die Bombe, ja genau. Kommunistensterne, Merchandising-Schrank. Marin ist dein besser Pack. Wir sind auf dem Platten überall im Land. Auch Axel ist dein besser Pack. Gitarren in der Hand. Campino ist ein besser Mann. Wir sind besser Mann.